Was ist los? Warum ging es schief? Ich hab dich doch so geliebt. Es gab keine Nacht, wo ich nicht bei dir schlief. Jetzt steh ich hier, wenn mir sonst nicht überblieb. Warum ist es vorbei? Dazu gehören immer zwei. Das war der Fehler dabei. Wir waren nicht zwei, nein, wir waren drei. Warum hast du mich fallen lassen? Ich kann es bis heute nicht fassen. Es war die schönste Zeit mit dir. Doch dann war ich alleine hier. Es hat lang gedauert, es ist viel passiert. Ich hab mich für so manche interessiert. Durch Zufall dann hab ich sie gefunden. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken. Warum ist es vorbei? Dazu gehören immer zwei. Das war der Fehler dabei. Wir waren nicht zwei, nein, wir waren drei. Warum ist es vorbei? Dazu gehören immer zwei. Das war der Fehler dabei. Wir waren nicht zwei, nein, wir waren drei. Sie ist wunderschön, meine Traumfrau. Immer wenn ich rüberschau, wow. Ich bin so glücklich, dass ich dich gefunden habe. Denn wir zwei meistern alle Tage. Du hörst mir zu, wenn ich was sage. Und wir haben die gleiche Augenfarbe. Wir treiben es in allen Lagen, außer an besonderen Tagen. Warum ist es vorbei? Dazu gehören immer zwei. Das war der Fehler dabei. Wir waren nicht zwei, nein, wir waren drei.